Kapitel 12 von Robert Eduard Prutz, Gedichte, neue Sammlung. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Deutschlands Gelehrten. Gelehrte Deutschlands, ihr der Weisheit Stützen, Hochweise, Hochgelahrte. Aber wie? Das ist ja Deutsch. Das kann bei euch nicht nützen. Estimatissimi. So, hört ihr nun? Der Vers sei mein Diplom, mein Heimatschein aus Griechenland und Rom. Und dass auch ich auf jener Bank gesessen, wo man viel lernt, um vieles zu vergessen. Doch hört mich jetzt, ein Wort will ich euch sagen. Nicht griechisch ist es, nicht einmal Latein. Und doch, wie eine Bombe soll es schlagen, in euer friedlich Schneckenhaus hinein. Kein neuer Pilz, kein Infusorium, kein neues Wort, auf Ion oder um, und doch ein Wort, bei dem die Herzen pochen. Euer Vaterland, nun ist es ausgesprochen. Euer Vaterland, habt ihr in jenen Stunden, wo ihr euch stumm in euer Buch gewühlt, habt ihr dies Wort, dies Einzige, nie empfunden, nie seines Klanges Zaubermacht gefühlt? Wie, kamt ihr in der Phrasiologie auf diese ausgesuchte Wendung nie? Und wenn ihr schwelget in vergelbten Blättern, kocht dieses Wort nie zwischen eure Lettern? Euer Vaterland, ihr steht mit offenem Munde, seht ihr in Gipswo eine Niobe, doch seid ihr blind für eures Landes Wunde, doch seid ihr blind für eures Landes Weh. Wie rührt euch nicht der kranke Philoktet, wenn er vergebens zum Odysseus fleht? Doch wollt ihr nichts vom kranken Deutschland wissen, dem man, wie ihm, die Pfeile auch entrissen. Auf eure Bibel seid ihr wie versessen, des Denkers Zweifel heißen euch nur Spott, und lasst die Welt so laufen unterdessen, dass man nun bald verzweifeln muss an Gott. Das Recht zu Rom und was der Kanon lehrt, das ist zu Recht der Herren Steckenpferd. Doch von dem Recht, dem Ewigen, der Stunde, da geben die Novellen keine Kunde. Ihr wägt die Luft, die Flamme könnt ihr teilen, und hat man Zahnweh, gleich seid ihr zur Hand. Doch Schmach auf euch, ihr könnt, ihr wollt nicht heilen, das schmerzdurchbohrte, kranke Vaterland. Ihr führt das Messer, das ist eine Lust, ihr operiert das Herz uns aus der Brust. Was fragt denn ihr, ob unser Deutschland leide, und ob man das mit Messern auch zerschneide? Und ihr nun gar, ihr wackern Philosophen, von Leiden ihr und Leidenschaften frei. Ihr macht die Weltgeschichte hinterm Ofen und bratet euch Kastanien dabei. Ihr tut den Mund auf und die Jugend lauscht. Ihr tut den Mund auf und das Wasser rauscht. Die ew'ge Wahrheit brachtet ihr zur Erde. Nun sehe sie zu, wie sie wirklich werde. Wacht auf! Wacht auf, ich donnere euch in die Ohren, ich werfe Feuer in euer stilles Zelt. Was, ging an euch das Beispiel ganz verloren, das euch die Sieben leuchtend aufgestellt? Nicht zwar die Alten, meine ich, die ihr kennt und die man nur die Sieben Weisen nennt, nein, jene, meine ich, welche treu geblieben, die Weiseren, die Göttinger, die Sieben. Erwägt es wohl, euch war das Heil der Jugend, die jungen Herzen wurden euch vertraut. Ihr seid, ihr selbst, das Vorbild ihrer Tugend. Ihr seid der Stern, zu dem ihr Auge schaut. Ihr zieht sie auf zu Kunst und Wissenschaft. In eurer Schule übt sich ihre Kraft. Von euch zurück wird Deutschland sie begehren. Schaut seinen Zorn, o schauet seine Zähren. Lasst sie nicht bloß nach tauben Erzen schürfen, nach toten Schlacken der Vergangenheit. Nein, lasst sie auch den Quell des Lebens schlürfen, zieht sie zu Bürgern der lebendigen Zeit. Und was man euch nur Gutes nennen kann, geht selbst, ihr selbst, in allem frisch voran. Ja, sei es mit Worten, sei es mit dem Schwerte. Seid Männer erst, und dann erst seid Gelehrte. Ende von Kapitel 12.